Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das laufende Programm für Sonderinformationen zum Golf. Vor knapp einer Stunde hat Radio Bagdad bekannt gegeben, dass der Irak den Rückzug seiner Truppen aus Kuwait angeordnet habe. Inwieweit diese Informationen stimmen, möchte ich jetzt von unserem Korrespondenten in Jerusalem, Peter Philipp, wissen. Guten Morgen, Herr Philipp. Ja, guten Morgen. Die Ankündigung von Radio Bagdad sprach davon, dass die Truppen sich auf den Stand vom 1. August 1990 zurückziehen sollen. Das heißt also, dass sie Kuwait verlassen sollen. Und es gibt bereits Erklärungen, es gibt bereits Berichte, wonach eine lange Kolonne von Panzern, LKWs und anderen Fahrzeugen sich aus Kuwait in Richtung Norden in Bewegung befinde. Die alliierten Truppen versuchen, diese Kolonne offensichtlich anzugreifen, aber wegen relativ schlechten Wetters scheinen diese Angriffe bisher nicht sonderlich effektiv zu sein. Die Ankündigung Bagdads ist in Washington abgelehnt worden. Der Sprecher des Weißen Hauses hat erklärt, wir hören hier solche Berichte über die Medien, aber wir haben nichts Offizielles von Bagdad gesagt bekommen. Wenn der Irak wirklich die Resolution 660 des UNO-Sicherheitsrates akzeptieren will, dann muss er das ganz offiziell tun und er muss auch alle Teile dieser Resolution akzeptieren. Bevor er das nicht tut, wird der Kampf fortgesetzt. Aus dem Pentagon wird berichtet, dass man dort diese Erklärung über Radio Bagdad bereits interpretiert hat als ein Aufgeben, als eine Kapitulation der irakischen Armee. Aber so weit ist es offensichtlich nicht. Es gibt Berichte, wonach die amerikanischen Truppen bereits in Kämpfe verwickelt seien mit den republikanischen Garden, die nördlich von Kuwait im Südirak stationiert sind. Das Bild sieht folgendermaßen aus. Rund 100.000 amerikanische Soldaten sollen nördlich dieser republikanischen Garden gelandet sein und aufgezogen sein. Sie versperren diesen Truppen, den Elitetruppen des Irak und den Truppen, die noch weiter im Süden im Kuwait sind und die jetzt versuchen, Kuwait zu verlassen. Sie versperren denen den Weg ins irakische Hinterland. Und die Absicht der Amerikaner ist offensichtlich, die irakischen Truppen nicht durchziehen zu lassen, zumindest nicht mit den schweren Waffen. Und entweder wird weiter gekämpft oder aber es wird darauf bestanden, dass diese Truppen ohne Panzer und ohne schwere Waffen weiter in den Norden ziehen. Das werden die nächsten Stunden zeigen müssen. Auf jeden Fall, im Augenblick ist der Krieg nicht beendet, trotz der Beratungen in Washington, in New York, trotz der Erklärung von Radio Bagdad. Es wird weiter gekämpft. Und offensichtlich ist hier eine Taktik angewandt worden, für die es bereits einen Namen gibt, nämlich Wüstenfalle. Eine Taktik, auf die Saddam Hussein offensichtlich hereingefallen ist. Er hat offenbar nicht verstanden und nicht gesehen, was die Alliierten da vorbereitet hatten. Und selbst wenn er jetzt erklärt, er wolle seine Truppen abziehen, dann kann er das nur tun, indem er die Bedingungen der Alliierten erfüllt. Und eine der Bedingungen wird sein, dass diese Truppen ihre Waffen zurücklassen. Also könnte man auch vermuten, dass diese Rückzugsankündigung jetzt eigentlich nur darauf abzielt, zum Beispiel auch den republikanischen Garden zu Hilfe zu kommen. Wäre das auch eine mögliche Interpretation? Das könnte natürlich auch sein, aber man muss dabei bedenken, dass die Truppen, die in Kuwait, die im Süden sitzen in Kuwait, dass das nicht gerade die besten Einheiten sind und die republikanischen Garden die Elitetruppen sind. Die brauchen vermutlich nicht die Hilfe der schlechteren Truppen aus dem Süden, obwohl natürlich die Truppen im Grenzgebiet dadurch dann etwas verstärkt würden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist doch die Erklärung von Radio Bagdad und die von Saddam Hussein ein Eingeständnis, dass diese Schlacht verloren ist. Und es ist der Versuch, irgendwie sich jetzt noch ehrenvoll aus der Situation zu ziehen. Radio Bagdad hatte noch davon gesprochen, man habe tapfer gekämpft und ehrenvoll gekämpft und Widerstand geleistet. Und nun sei man bereit, die Resolution des UNO-Sicherheitsrates zu akzeptieren. Ob Saddam Hussein damit die irakische Bevölkerung überzeugen kann, ist fraglich. Die Soldaten, die in Kuwait waren, kann er sicher nicht davon überzeugen. Ich möchte noch mal darauf eingehen, dann möglicherweise nur eine Frage der Taktik, also der Taktik der Alliierten, oder hat man Saddam Husseins Truppen möglicherweise auch überschätzt? Man hatte die Truppen und wahrscheinlich auch seine Entschlossenheit, unkonventionelle Waffen einzusetzen, möglicherweise überschätzt. Es gab zwar die ganze Zeit Stimmen, die darauf hinwiesen und sagten, dass die Erfolge des Irak gegenüber dem Iran vor Jahren ja erstens mal nur zeitlich sehr begrenzt gewesen seien, zum Zweiten keine große Meisterleistung gewesen seien, weil der Iran selbst sehr geschwächt war und dass deswegen Truppen wie die amerikanischen und wie europäische Truppen durchaus jede Chance hätten, gegen irakische Einheiten zu bestehen. Aber dass es so leicht sein würde, wie es bisher war, das hatte niemand erwartet. Und ich glaube, dass das auch heute noch die maßgeblichen Militärs der Amerikaner überrascht davon sind. Aber es könnte durchaus, es kommt jetzt darauf an, wie die nächsten Stunden verlaufen, es könnte durchaus jetzt noch zu den echten Zusammenstößen kommen zwischen den Amerikanern und diesen republikanischen Garden. Es kommt darauf an, wie die sich verhalten, ob die versuchen werden, durchzubrechen in den Norden, ob sie bereit sein werden, ihre Waffen zu strecken oder was. Drei Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Der irakische Staatschef Saddam Hussein hat offenbar den Rückzug seiner Truppen aus Kuwait angeordnet. Radio Bagdad unterbrach sein Programm kurz vor Mitternacht mitteleuropäischer Zeit für die Meldung, dass die irakischen Streitkräfte den Befehl zum geordneten Rückzug auf die Positionen vor der Invasion vom 2. August erhalten hätten. Die irakische Führung erfülle damit die Resolution 660 des Weltsicherheitsrates. Sie folge auch dem Friedensplan, der in der vergangenen Woche mit der Sowjetunion vereinbart worden sei, hieß es bei Radio Bagdad. Der irakische Außenminister Aziz soll die Sowjetunion gebeten haben, sich im Weltsicherheitsrat für einen Waffenstillstand einzusetzen. Der Rundfunk zitierte Aziz mit den Worten, dass dem kriminellen Vorgehen der USA und ihrer Verbündeten ein Ende gesetzt werden sollte. Aus der Meldung ging nicht hervor, wie der Rückzug im Einzelnen verlaufen soll. Auch wurden keine Termine genannt. Die irakischen Streitkräfte wurden davor gewarnt, dass sie auf dem Rückzug mit Angriffen der Alliierten zu rechnen hätten. In einer ersten Stellungnahme reagierte die amerikanische Regierung ablehnend auf die Berichte aus Bagdad. Der Sprecher von Präsident Bush, Fitzwater, sagte wörtlich, der Krieg geht weiter. Es habe weder eine Unterrichtung der USA noch einen offiziellen Kontakt der Iraker zu den Vereinten Nationen gegeben. Hohe Offiziere im US-Verteidigungsministerium erklärten, Saddam Hussein wolle wegen der schlechten Kampfmoral seiner Truppen offenbar eine Kapitulation vermeiden. Irakische Armeekommandeure sollen die Militärführung in Bagdad kurz vor der Rückzugankündigung angefleht haben, Kuwait verlassen zu dürfen. Das berichtete in der Nacht der amerikanische Fernsehsender NBC. Nach seinen Informationen hatten amerikanische Sicherheitsdienste die Funksprüche zwischen Kuwait und Bagdad mitgehört. Es sei davon die Rede gewesen, dass mindestens 7 irakische Divisionen geschlagen seien. Eine irakische Division umfasst zwischen 10.000 und 15.000 Soldaten. Hussein selbst hat den Rückzugsbefehl gegeben. Dies meldete Radio Bagdad kurz vor Mitternacht, rund 46 Stunden nach Beginn des Bodenkrieges. An official spokesman has said the following. In the name of Allah, most merciful and compassionate. Die Truppen sollen auf die Positionen zurückgehen, die sie vor der Besetzung Kuwaits Anfang August letzten Jahres eingenommen hatten. Amerikanische Geheimdienste haben Informationen, nach denen viele irakische Soldaten mit ihren Fahrzeugen bereits in Richtung Norden, das heißt in den Irak, unterwegs sind. Die US-Regierung ist zur Stunde noch skeptisch. Sie will den Krieg fortsetzen, solange sie keine offizielle Mitteilung über den Abzug hat. Radio Bagdad meldete auch, die irakische Führung bittet die Sowjetunion, sich im UNO-Sicherheitsrat für einen Waffenstillstand einzusetzen. Eine entsprechende Bitte soll der sowjetische Botschafter in Bagdad an Kreml-Chef Gorbatschow weitergeben. Knapp 2 Stunden vor der sensationellen Meldung aus Bagdad hatte der sowjetische Botschafter bei der UNO im Sicherheitsrat neue Vorschläge zur Beendigung des Golfkrieges gemacht. Angeblich soll Moskau schon Stunden von der irakischen Führung erfahren haben, dass Bagdad Kuwait verlassen wird. Gestern war der 40. Tag des Golfkrieges und bis heute Nachmittag hatten die alliierten Truppen mehr als 40.000 irakische Soldaten gefangen genommen. Völlig unbekannt ist bis heute, wie viel Menschenleben der Golfkrieg gekostet hat. Soweit unsere aktuellen Informationen für diesen Moment. Wir melden uns natürlich wieder, wenn es neue Informationen gibt. Einstweilen erst einmal. Auf Wiedersehen und eine gute Nacht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Saddam Hussein musste sich heute Morgen indirekt zu dem Eingeständnis zwingen, sein kuwaitisches Abenteuer hat sich für ihn nicht ausgezahlt, zumindest militärisch, bis jetzt jedenfalls. Aber nur so viel wollte er, vor allem wohl für die arabischen Völker gedacht, in Radio Bagdad dann zugestehen. Der Irak zieht sich nach heldenhaftem Kampf aus Kuwait zurück und weicht ehrenvoll der militärischen Übermacht. Das Motiv, das Saddam Hussein dabei leitete, liegt auf der Hand. Er möchte die militärische Niederlage wenigstens in einen politischen Sieg ummünzen und mit dem Appell an das gesamtarabische Ehrgefühl seine Kandidatur auf die geistige Führerschaft in Arabien weiter aufrechterhalten. Ob ihm das gelingen wird, hängt in den nächsten Stunden und Tagen in erster Linie vom weiteren Kriegsverlauf ab, denn die Kampfhandlungen gehen zur Stunde ja weiter. Sie hängen aber auch ab vom Verhalten der Vereinigten Staaten und dem Ausgang der Beratungen im UN-Sicherheitsrat, die in diesen Minuten beginnen sollen. Und damit, meine Damen und Herren, haben Sie natürlich auch längst die Themen erkannt, um die es auch in den nächsten Minuten gehen wird. Der Golfkrieg, heute mit Berichten aus der Region selbst, aus Washington, aus New York, aus Moskau, aus Kairo und aus Jerusalem. Gegen Ende der Sendung noch eine Zusammenfassung zu den Steuerbeschlüssen des Kabinetts und ein Bericht vom Staatsbesuch des Bundespräsidenten in Südkorea. Zunächst aber der Blick zum Golf. Rainer Krawitz meldet sich aus Bahrain mit einer Zusammenfassung der heutigen Ereignisse am Kriegsschauplatz. US-Marines haben den Flughafen von Kuwait City eingenommen und damit ist nun die ganze Hauptstadt von Kuwait unter der Kontrolle der Alliierten. Diese Nachricht verbreitete jedenfalls ein kuwaitischer Offizieller. Nach der Rückzugsankündigung durch Saddam Hussein ging für die alliierten Kommandeure die Operation Desert Storm weiter, da keine anderen Befehle aus den politischen Hauptstädten der Alliierten vorlagen. Der amerikanische General Neill gab soeben bekannt, dass die Operation nach Plan zu Lande, zu Wasser und aus der Luft weitergehe. Der General erwähnte, dass der irakische Scud-Angriff gestern Abend auf die ostsaudische Stadt Khowa bei Dahran 28 amerikanische Soldaten tötete. Solange die irakischen Einheiten sich nicht ergeben, sondern als militärische Verbände in Bewegung seien, würden sie als militärische Ziele behandelt. Nach unbestätigten Berichten haben die Alliierten vom Südirak aus den Euphrat erreicht und streben weiter auf die Hafenstadt Basra zu, um den Rückzug abzuschneiden und möglicherweise die Panzerwaffe der Iraker zu kassieren. Der Irak hat in einer Stellungnahme im Rundfunk den alliierten Streitkräften vorgeworfen, die aus Kuwait abziehenden Truppen weiter aus der Luft zu bombardieren. Das Vorgehen der Alliierten wird als feige bezeichnet. Die Iraker dagegen würden ihren Rückzug trotzdem organisiert, ehrenvoll und diszipliniert durchführen. Unterdessen plant die kuwaitische Regierung von Scheich Jaber al-Sabah den Wiederaufbau des Emirats, sobald die Lage von irakischen Truppen gesäubert ist. Nach Angaben offizieller kuwaitischer Kreise plane man mit 800 Milliarden Dollar zunächst den Wiederaufbau der Gesundheitseinrichtungen, Sanitärsysteme, Kommunikationsanlagen und Wasserversorgung. Kuwaitis erklärten, 500 Häuser seien zerstört und 500 Ölquellen würden brennen. Das Problem in Kuwait werde noch eine Zeit lang die Frage sein, ob Heckenschützen, eine Besonderheit der irakischen Armee, zurückgeblieben seien. Deshalb müsse Straße für Straße durchforstet werden, um zu sehen, ob die Luft rein sei. Soweit die Lage im Kriegsgebiet jetzt am frühen Abend. Am späten Nachmittag unserer Zeit kommentierte George Bush, der US-Präsident und Oberbefehlshaber seiner Truppen, mit öffentlichen, recht harsch gewählten Worten im Rosengarten des Weißen Hauses die Rede von Saddam Hussein heute Morgen über Radio Bagdad. Die Tendenz der Bush-Rede, sie wurde schon nach den ersten Worten deutlich. Aus Washington, Joachim Lenz. Washington lehnt eine Feuereinstellung nach den Bedingungen und Vorstellungen Saddam Husseins ab. The coalition will therefore continue to prosecute the war with undiminished intensity. As we announced last night, we will not attack unarmed soldiers in retreat. Deshalb wird die Golfallianz den Krieg mit unverminderter Intensität fortsetzen, aber wir werden, wie angekündigt, unbewaffnet abziehende Soldaten nicht attackieren. Aber wenn sie als Kampfeinheiten abrücken, müssen wir sie unter Feuer nehmen, fügte Bush hinzu. Der Krieg geht weiter. Der amerikanische Präsident wies die Rückzugserklärung Saddam Husseins brüsk zurück. Saddam's most recent speech is an outrage. He is not withdrawing. Die Rede Saddams ist empörend, das ist kein freiwilliger Abzug, das ist ein Weichen besiegter Truppen. Saddam versucht, angesichts der Niederlage einen Sieg zu reklamieren, die Überbleibsel seiner Macht und Kontrolle in Nahost mit allen Mitteln zu retten, auch darin wird er scheitern. Power and control in the Middle East by every means possible. And here too, Saddam Hussein will fail. Saddam habe bis zur Stunde seinen Anspruch auf Kuwait nicht aufgegeben. Er sei nach wie vor nicht bereit, sich zu den Folgen und zur Verantwortung für sein Handeln zu bekennen. Lange, sagte Bush, werde dieser Krieg aber nicht mehr dauern. Von Anbeginn habe er von einem Krieg nach Zeitplan gesprochen. Jetzt könne er sagen, wir sind dem Zeitplan voraus, die Befreiung Kuwaits steht bevor. This morning, I am very pleased to say that coalition efforts are ahead of schedule. The liberation of Kuwait is close at hand. Bereits in der Nacht hatte das Weiße Haus sein Desinteresse bekundet, einen Krieg einzustellen, ausgerechnet dann, wenn der erwünschte Erfolg für die Golfallianz greifbar ist. Washington machte völkerrechtliche, politische und praktische Einwände als Begründung für seine kühle Reaktion geltend. Völkerrechtlich heißt es, ist bislang keine verbindliche Erklärung ergangen. Diese müsse vom Staatschef oder vom militärischen Oberkommandierenden gegenüber der kriegführenden Partei bzw. den kriegführenden Parteien persönlich und verbindlich abgegeben werden. Eine solche Erklärung stehe bislang aus. Auch Moskau könne eine solche Erklärung nicht quasi stellvertretend abgeben. Politisch reicht Saddams Rückzugsbefehl ebenfalls nicht. Saddam habe weder die Annexion Kuwaits widerrufen, noch die Frage der Reparationen angesprochen. Saddam müsse sich allen einschlägigen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats unterwerfen. Praktisch fehlen dem Weißen Haus präzisere Angaben über den irakischen Abzug, der gemäß der Sicherheitsratsformel, die zur Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Region ermächtigt, in den Augen des Golfbündnisses erforderlich macht, dass Iraks abziehende Streitkräfte schwere Waffen und Giftgasgranaten nicht mit sich führen, sondern aufgeben müssen. Praktisch fehlt dem Weißen Haus die Erklärung, Iraks alle in Kuwait versteckten Minen- und Bombenfallen zu deklarieren, sodass sie umgehend entschärft werden können. Und letztlich sagt Washington, woher sollen wir wissen, ob und wie weit wir Saddam trauen dürfen, einem Mann, der sich an diplomatische und völkerrechtliche Gepflogenheiten nicht hält. Zum anderen, dies meldet heute die Washington Post unter Berufung auf Pentagon-Quellen, will Washington zum Zeitpunkt der Beendigung der Kampfhandlungen einen großen Teil des südöstlichen Irak kontrollieren bzw. besetzt halten, um bei den unweigerlich folgenden und unweigerlich tückischen Verhandlungen mit Bagdad über die Friedensbedingungen ein anständiges Faustpfand in der Tasche zu haben, etwa zur Erzwingung von Reparationsleistungen oder zur Erzwingung von Rüstungskontrollmaßnahmen. Washington versichert aber, dass langfristig an keine territoriale Neugestaltung des Irak gedacht wird. Insgesamt 12 Resolutionen haben die Vereinten Nationen seit dem 2. August vergangenen Jahres zum Irak-Kuwait-Konflikt verabschiedet. Die Vereinigten Staaten, wir hörten es gerade von Joachim Lenz, wollen nicht den bloßen Rückzug Saddam Husseins aus Kuwait akzeptieren. Sie wollen im Grunde die Kapitulation des Diktators und die Erfüllung der übrigen UNO-Resolutionen. Dort geht es zum Beispiel um die Verantwortung des Irak für seine Verstöße gegen die Menschenrechte in Kuwait oder um seine Haftung für Kriegs- und Kriegsfolgekosten. Das Forum der Völker, genauer gesagt der Sicherheitsrat, ist auch jetzt wieder gefragt. Ein Schiedsrichter wird gesucht, aber wie ist es um seine Autorität bestellt? Jürgen Kramer aus New York vom Sitz der UNO. Die harte, kompromisslose Erklärung Präsident Bushs, mit welcher die unnachgiebige Linie der amerikanischen Regierung fortgesetzt wird, wirft abermals die Frage auf, ob und in welcher Form der Sicherheitsrat als Friedensstifter fungieren und seinen Teil zur Beendigung des Golfkriegs beitragen kann. Nach stundenlangen, ergebnislosen Beratungen in der Nacht zum Dienstag wollte das 15-köpfige Gremium am Dienstagabend erneut prüfen, ob eine Waffenstillstandsresolution mehrheitsfähig wäre. Nach Bushs Rede sind die Chancen dafür noch geringer, als sie es ohnehin schon waren. Es zeigt sich UNO-Beobachtern von Tag zu Tag mehr, dass der Sicherheitsrat zum Gefangenen seiner eigenen Beschlüsse geworden ist. Die 12 Resolutionen, die er zwischen dem 2. August und 29. November verabschiedete, wurden weltweit als ein Triumph des Geistes der neuen Weltfriedensordnung nach dem Ende des Kalten Krieges gefeiert. Jetzt realisiert man nicht, dass dieser Triumph auch eine andere Seite hat. Der Sicherheitsrat kann als Friedensvermittler im Golfkrieg gar nicht richtig funktionieren, also der Aufgabe nicht gerecht werden, die die Charta der Vereinten Nationen ihm zugedacht hat. Indem er mit der Resolution 678 vom 29. November den USA und ihren Verbündeten am Golf einen Freibrief ausgestellt hat, die Erfüllung der UNO-Resolutionen durch den Irak mit militärischer Gewalt zu erzwingen, hat sich der Sicherheitsrat selbst weitgehend die Hände gebunden für die Vermittlerrolle zur Beendigung des Krieges, die er jetzt spielen sollte. Frustriert wird er nicht nur von Saddam Hussein, der sich partout nicht allen 12 Resolutionen beugen will, sondern auch von den USA und ihren Verbündeten, voran Großbritannien, die jetzt bestimmen können, ob und was der Sicherheitsrat tun oder lassen kann. Die Resolution 678 enthält einen Gummiparagraphen, der besagt, In der Golfregion müsse Frieden und Sicherheit wiederhergestellt werden, also nicht nur die Befreiung Kuwaits. Auf diesen Satz berufen sich jetzt die USA und ihre Verbündeten als Generalermächtigung für das Kriegsziel, den Irak und speziell Saddam Hussein in die Knie zu zwingen. Nicht von ungefähr hat es bisher im Sicherheitsrat niemand riskiert, auch die Sowjetunion nicht, eine Waffenstillstandsresolution auf den Tisch zu legen. Denn mit ihrem Veto können die USA, England und Frankreich alles blockieren, was nicht in ihr Konzept passt. Nur eine von den 5 ständigen Mitgliedern des Rats einvernehmlich erzielte Lösung wäre eine realistische Alternative. Es würde der Sowjetunion nichts nützen, eine Abstimmung über eine Waffenstillstandsforderung zu erzwingen, ganz abgesehen davon, dass die Russen ängstlich vor jeder Konfrontation den USA zurückschrecken, da sie deren Wohlwollen nicht verlieren wollen. Da die Amerikaner die Motte daran haben, sich vom Sicherheitsrat in irgendeiner Weise hindebinden zu lassen, dürfte dieser vorerst kaum in der Lage sein, bei den Bedingungen für ein Kriegsende entscheidend mitreden. Moskau hat in diesem Konflikt am Golf, der dann zu einem Schießkrieg von noch weitgehend unbekannter Dimension ausgewachsen ist, stets versucht, eine mäßigende Rolle zu spielen. Einerseits bedacht, den Konsens innerhalb der Vereinten Nationen zu tragen, andererseits aber auch selbst eine gute Empfehlung zu hinterlassen im arabischen Raum für die Zeit nach dem Krieg. Schließlich haben die sowjetisch-arabischen Beziehungen eine lange und nach Blickwinkel gute Tradition. Und genau dies hat inzwischen schon wieder Bedenkenträger auf den Plan gerufen, die einen möglichen Kurswechsel in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen erkannt haben wollen. Genau dies aber stellte heute das offizielle Moskau klar. Eduard Neumeier hat es registriert. Moskau besteht nicht auf einen sofortigen Friedensschluss, sondern findet lediglich die Bedingungen für einen Waffenstillstand bis zum endgültigen Abzug der irakischen Armee aus Kuwait seien geschaffen. Es übt keinerlei Druck auf die USA aus. Stellvertretender Außenminister Alexander Belanogov und der Sprecher des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow, Vitali Ignatenko, haben auch die Gerüchte ad absurdum geführt, die am Dienstag früh aufgekommen waren, als der sowjetische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Juri Woronzow, eine neue Botschaft Moskaus an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überbrachte. Danach hatte es geheißen, Moskau genüge das Bekenntnis Saddam Husseins zur UNO-Resolution Nummer 660 und deren bedingungslose Befolgung. Noch vor der UNO unterrichtete Moskau als ersten den amerikanischen Außenminister James Baker. Die Sowjetunion hat durch die beiden Interpreten bekräftigt, sie habe alle 12 UNO-Resolutionen mitbeschlossen, sie bleibe deshalb auch dabei und erwarte, dass Irak alle erfüllen werde. Damit ist auch die von den USA eingeforderte Pflicht zu Reparationsleistungen an Kuwait durch Irak ausdrücklich von Moskau bestätigt. Ignatenko ging sogar noch weiter. Er sagte: Wir haben alle nur ein Ziel. Kuwait soll befreit, der Aggressor bestraft werden. Dies geht über alles hinaus, was Moskau in den letzten Tagen, als es sich so intensiv um eine diplomatische Lösung bemüht hatte, erklärt hatte. Moskau, das noch einmal, wie schon am Samstag, Bagdad vorwarf, eine Chance verpasst zu haben, als es das amerikanische Ultimatum verstreichen ließ, wendet sich nunmehr den Planungen für die kommenden Zeiten zu. Die Vorstellung des UNO-Generalsekretärs Pérez de Cuellar, entlang der irakisch-kuwaitischen Grenze UNO-Truppen zu stationieren, schenkt Moskau Sympathie. Es sieht eine Gelegenheit, Elemente des Gorbatschowschen Friedensplanes doch noch zu realisieren, etwa die Entsendung von Beobachtern aus den nicht kriegführenden Staaten des Sicherheitsrates. Einstweilen ist in Moskau aber nicht die Rede von künftigen Konferenzprojekten, jedenfalls nicht konkret. Nachdem Hussein selber das Thema Palästina auf eine andere Zeit vertagt hat, also den Rückzug aus Kuwait bekannt gab, sieht Moskau keinen Grund, dieses Thema von sich aus mit der Lösung der Golfkrise zu verknüpfen. Hat aber, wie Gorbatschow heute in Minsk mahnte, Interesse an einer baldigen Nahostregelung, da die Region sonst so wörtlich ein Pulverfass bleibt. Schwerpunkt ist aus Moskauer Sicht nunmehr die Bildung einer stabilen Region. Dazu, so hieß die einzige Moskauer Freundlichkeit an die Adresse des Irak, brauche es auch eines territorial ungeteilten Iraks, der einen gerechten Platz einnehmen solle. Ganz vorsichtig und ausweichend ging Belanogov auf eine heikle Frage ein, ob Moskau den Irak wieder mit Waffen ausstatten werde, dessen Potenzial zum größten Teil aus der Sowjetunion stammt. Dies hänge von der Gesamtsituation dort ab. Und wichtiger sei jetzt die Frage an alle, was sie tun könnten, um die gewaltigen Schäden in Irak und in Kuwait zu beseitigen und die Staaten dort wiederherzustellen. Von ganz besonderem Interesse ist in diesem Auktion in den arabischen Nachbarländern. Ob dies nun Jordanien, Syrien, Ägypten oder auch der nordafrikanische Maghreb ist, in den meisten dieser Länder stehen breite Teile der Bevölkerung emotional wohl auf der Seite Saddam Husseins. Und Motive dafür gibt es eine ganze Menge, die aber von Europäern nicht unbedingt nachvollzogen werden können. Auf der anderen Seite aber haben sich zum Beispiel Syrien und Ägypten am Kampf der Verbündeten gegen Saddam Hussein beteiligt, auf Beschluss der jeweiligen Regierungen natürlich. Wie also reagierten heute die Araber auf den Beginn des irakischen Rückzugs? Thilo Kössler in Kairo hat die Antwort darauf. Während die ägyptische Regierung skeptisch und misstrauisch auf die Ankündigung Saddam Husseins reagierte, sich aus Kuwait zurückzuziehen, schwankten die Reaktionen von Kuwaitis zwischen Ungläubigkeit und Hoffnung. Im pro-irakischen Lager der arabischen Welt wurde die Meldung aus Bagdad hingegen mit der Warnung verbunden, den Krieg jetzt noch fortzuführen. Die von den Vereinten Nationen definierten Kriegsziele würden sonst weit überschritten. In Kairo forderte der ägyptische Außenminister vor dem Parlament, der Irak müsse alle Resolutionen des Weltsicherheitsrates erfüllen. Ägypten werde darauf bestehen, dass Saddam Hussein nicht nur die Resolution 660 befolge, die den bedingungslosen und vollständigen Abzug der irakischen Truppen vorsieht, sondern auch die übrigen 11 Beschlüsse der UNO. Bagdad kann sich die Resolutionen, die es befolgen will, nicht aussuchen, sagte Esmat Abdelmegid in seiner vom ägyptischen Rundfunk übertragenen Rede. Diese dringende Mahnung an die Adresse Saddam Husseins wurde als ein erneuter Beweis für die enge Allianz Ägyptens mit den Vereinigten Staaten gewertet. Kairo durfte auch nach der Ankündigung der US-Administration, den Krieg ungeachtet des irakischen Rückzugs fortzusetzen, ein zuverlässiges Mitglied der anti-irakischen Koalition bleiben und die von Washington vorgegebene Linie weiterhin mittragen. Allerdings könnte das enge Bündnis mit den Vereinigten Staaten und die ägyptische Beteiligung an diesem Krieg innenpolitisch noch zur Belastungsprobe werden. Auch am Dienstag demonstrierten wieder Tausende von Studenten der Kairoer Universität gegen den alliierten Feldzug am Golf. Erneut protestierten sie gegen den ägyptischen Truppeneinsatz und bezeichneten Präsident Mubarak als Verräter. Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es heute jedoch nicht, anders als am Montag, als ein Student an den Folgen des massiven Tränengaseinsatzes der Bereitschaftspolizei gestorben war. Für die kuwaitische Bevölkerung folgte der Rückzugsankündigung Saddam Husseins ein Wechselbad der Gefühle. Während der kuwaitische Rundfunk die Meldungen überschwänglich feierte, blieben Exilanten in Kairo misstrauisch. Den Worten Saddam Husseins sei nicht mehr zu glauben, sagten sie. In Ländern, die sich im Golfkonflikt mehr oder weniger eindeutig auf die Seite des Irak geschlagen haben, forderten Sprecher unisono einen sofortigen Waffenstillstand, um dem Krieg umgehend ein Ende zu machen und dem Irak einen geordneten Rückzug zu ermöglichen. Werde der Krieg fortgesetzt, sei dies mit den Beschlüssen des Weltsicherheitsrates nicht mehr zu vereinbaren. In Marokko riefen Oppositionsparteien die Länder der Maghreb-Union auf, den Völkermord zu beenden, wie es hieß. Und in Libyen erklärte Außenminister Ibrahim Bishari, es könne nicht hingenommen werden, dass der Irak jetzt noch gejagt werde. Die arabischen Staaten könnten fortgesetzte Angriffe auf das arabische Bruderland Irak nicht tolerieren. In Algier erklärte der sudanesische Junta-Chef El-Bashir, die arabischen Länder, die sich gegen die anti-irakische Allianz gestellt hätten, müssten sich jetzt bereits überlegen, was US-Präsident George Bush wohl mit seinem Wort von der neuen Weltordnung gemeint haben könnte. Auch aus diesen Reaktionen wird einmal mehr deutlich, wie tief die arabische Welt gespalten ist, seit der Irak Kuwait überfiel. Noch vermag niemand zu sagen, welche Folgen diese Spaltung noch haben wird und wie die Region sie überwinden könnte. Ohne sich auf Spektionen einzulassen, wann dieser Krieg zwischen dem Aggressor Irak und den Streitkräften der Verbündeten endgültig beendet sein wird, über eines waren sich Beobachter schon bald nach dem Ausbruch der offenen Kriegshandlungen vor knapp anderthalb Monaten klar. Nach diesem Krieg wird der Nahe und der Mittlere Osten eine ganz andere politische Gestalt bekommen, als dies vor dem August 1990 der Fall war. Eines der drängenden Probleme, das einer Lösung bedarf, ist dabei sicher die Palästinenserfrage. Ein Problem, das die Araber und Israel gleichermaßen tief berührt in ihrem Staats- und auch Sicherheitsverständnis. Wie die Israelis heute den militärischen und diplomatischen Rückzug Saddam Husseins aufgenommen haben, erfahren Sie jetzt von Ulrich Enke. Als heute Vormittag die Rede von Saddam Hussein in Israel direkt übertragen wurde, waren viele irritiert. Wie schon so oft in den zurückliegenden Tagen machte sich die Sorge breit, dass der Krieg nun doch noch zu Ende gehen könnte, bevor die irakische Militärmaschinerie restlos zerstört worden ist. Die Sorge aber auch, dass Saddam Hussein seine Macht in die Nachkriegszeit hinüberretten könnte. Schließlich hatte man in Israel nie ein Hehl daraus gemacht, dass nicht die Befreiung Kuwaits, sondern der politische und militärische Zusammenbruch Saddam Husseins aus der Sicht Jerusalems das eigentliche Kriegsziel war und immer noch ist. Premierminister Itzhak Shamir hatte in einer ersten Stellungnahme zur Rede Husseins bereits deutlich gemacht, dass für Israel der Krieg erst dann zu Ende sein könne, wenn der irakische Diktator tatsächlich von der politischen Bühne verschwunden, wenn sein politischer und militärischer Einfluss in der Region gebrochen sei. Mit unübersehbarer Erleichterung wurde daher heute Nachmittag die im israelischen Rundfunk ebenfalls direkt übertragene Rede des amerikanischen Präsidenten aufgenommen. Die Begründung für die Notwendigkeit einer Fortführung des Krieges ist in Washington zwar eine andere als in Jerusalem, das Kriegsziel aber ist das gleiche und das ist es, was in Israel zählt. Vorsorglich hat Premierminister Shamir aber auch schon zu der nach dem Krieg zu erwartenden Diskussion über eine politische Neuordnung des Nahen Ostens Stellung genommen. Israel müsse sich zwar auf einen Dialog mit den arabischen Ländern vorbereiten, dabei sollte aber von Anbeginn klar sein, dass zumindest für seine Regierung ein Gebietsverzicht auf keinen Fall in Frage komme. Ein Frieden sei auch erreichbar, so der israelische Premierminister, ohne dass Jerusalem in der Frage der besetzten Gebiete nachgebe. Shamir hat damit auch gegenüber denkbaren amerikanischen Forderungen in einer der zentralen künftigen Fragen Kompromisslosigkeit signalisiert, nämlich bei der nach der politischen Zukunft der rund 1,7 Millionen Palästinenser, die in den besetzten Gebieten leben. Zunächst aber geht der Krieg weiter und das ist aus israelischer Sicht gut so, auch wenn damit die Bedrohung des Landes durch irakische Raketen weiter bestehen bleibt. Eindringlich wurde die Bevölkerung daran erinnert, dass diese Gefahr erst bei einem von allen Seiten akzeptierten offiziellen Waffenstillstand gebannt sei. Bis auf Weiteres sei daher mit allem zu rechnen. Mit erneuten konventionellen Raketenangriffen, aber auch mit einem von Saddam Hussein immer wieder angedrohten Einsatz chemischer Waffen gegen das Heilige Land. Wahrscheinlich hätte es dieses Aufrufs gar nicht mehr bedurft, denn den ganzen Tag über beschäftigte fast alle nur eine Frage: Was bedeutet das jetzt für uns im Hinblick auf die kommende Nacht? Allzu optimistisch beantwortet wurde diese Frage nicht. Die Gasmasken jedenfalls liegen bei jedermann weiter griffbereit. So viel für den Augenblick und innerhalb dieser Sendung zum Thema Golfkrieg. Bei neuen Entwicklungen werden wir Sie selbstverständlich auch in laufenden Sendungen darüber unterrichten. Jetzt aber zur Innenpolitik. Seit heute Nacht steht es also fest, die Bundesbürger werden bald zur Kasse gebeten. Freundlich formuliert wird der ganze Vorgang als Solidarzuschlag bezeichnet. Bevorzugt man dagegen die nüchterne Sprache der Finanzpolitiker, heißt das Ganze schlicht und ergreifend, ab dem 1. Juli werden die Steuern erhöht. Alle Welt glaubte heute, man könne aufatmen. Saddam Hussein, der Diktator des Irak, werde seine Truppen aus dem besetzten Kuwait zurückziehen, so ließ er heute verlauten und das über Radio Bagdad an alle, die es hören wollten oder konnten. Man werde sich zurückziehen, nach heldenhaftem, ehrenvollem, der Übermacht weichend. Politisch freilich mag sich Saddam Hussein einen Gewinn ausrechnen. Mit seinem Angebot, die Führerschaft in der arabischen Welt, erhofft er sich schon. Die militärische Anti-Saddam-Koalition ließ sich vom Rückzugsangebot des Irak nicht beirren. Der Krieg ging und geht weiter. Kriegsbusiness as usual. Aus Washington, Klaus Kleber. Der Präsident hat hierzulande vollen Rückhalt für seine unnachgiebige Politik. In Umfragen erklären bis zu 3/4 der Bevölkerung, dass man jetzt weitermachen solle, bis Saddam Hussein entmachtet ist und zur Verantwortung gezogen werden kann. Auch die demokratische Mehrheit im Kongress hält dem republikanischen Präsidenten die Stange. Die wichtigsten Politiker von Senat und Repräsentantenhaus wurden im Weißen Haus von höchster Stelle über den Stand der Dinge informiert und erklärten anschließend ihre volle Unterstützung. Niemand von Bedeutung hat hier gefordert, dass die USA auf die diversen Rückzugsangebote von Saddam Hussein eingehen. Auch aus innenpolitischen Gründen ist dieser Zug abgefahren. Es ist immer gefährlich, den Präsidenten in Kriegszeiten zu kritisieren. Kurz vor einem Sieg wäre es diplomatischer Selbstmord. Falsch. Es ist immer gefährlich, den Präsidenten in Kriegszeiten zu kritisieren. Kurz vor einem Sieg wäre es politischer Selbstmord. Und niemand zweifelt mehr an diesem Sieg. Auf der letzten Pressekonferenz des Pentagon wurde erklärt, die irakische Armee sei insgesamt auf dem Rückzug aus Kuwait, aber es gebe immer noch koordinierten Widerstand einzelner Einheiten. Die alliierte Landoffensive ist nach wie vor ein voller militärischer Erfolg, vor allen Dingen, weil es viel weniger Widerstand gab als erwartet. Die große Panzerschlacht, die für den zweiten Tag befürchtet wurde, ist ausgeblieben, zumindest bisher. Es gab Gefechte mit Einheiten der sagenhaften republikanischen Garden und die kämpften auch nicht mehr oder besser als die Fronttruppen, die schnell überrannt worden waren. Die große Konfrontation mit 4 Divisionen der Elitetruppe an der Grenze steht aber noch bevor. Die stehen auf irakischem Gebiet, das heißt, für sie gilt Saddams Anordnung nicht, sich aus Kuwait zurückzuziehen. Zwischen ihnen und Bagdad stehen aber nach immer noch unbestätigten Meldungen jetzt die ersten Einheiten der alliierten Verbände. Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die irakische Armee ohne Waffen nach Hause geht. Zu den Beutestücken der ersten beiden Tage gehören schriftliche Befehle von Saddam Hussein, den Alliierten möglichst große Verluste zuzufügen und die Ölquellen von Kuwait zu zerstören. Die Dokumente tragen das Datum vom 17. Januar, dem ersten Tag des Krieges um Kuwait. Auf der Pressekonferenz hieß es noch, die alliierten Verbände stünden vor der Stadt Kuwait. Inzwischen gibt es Meldungen, dass sich US-Marines aus der amerikanischen Botschaft dort gemeldet hätten. Auch das wäre schneller als der Plan. Nur sozusagen aus den Augenwinkeln wird beobachtet, ob dieser militärische Erfolg einen politischen Preis kosten wird, weil man die Sowjets mit ihren Friedensbemühungen vor den Kopf gestoßen hat. Die Sorgen sind hier nicht allzu groß. Man vertraut darauf, dass Michail Gorbatschow wichtige eigene Gründe dafür hatte, den Schulterschluss mit der anderen Supermacht zu suchen, und diese Gründe werden den Golfkrieg überleben. Es gibt Anzeichen dafür. So hat der Botschafter Moskaus bei der UN bisher darauf verzichtet, einen formellen Antrag auf einen Waffenstillstand einzubringen. Chancen hätte der sowieso nicht, die USA würden ihn mit ihrem Veto verhindern, aber Moskau ist ganz offensichtlich bemüht, Washington und sich selbst die diplomatische Peinlichkeit zu ersparen. Der Krieg ist, wie die Militärs immer wieder sagen, noch nicht vorüber, aber Amerika genießt schon seine Stunde des Sieges. Klaus Kleber, direkt aus Washington. Die Vereinten Nationen, die ja der internationalen Koalition gegen den Irak das Mandat zum Krieg gegeben hatte, blieben in der vergangenen Woche seltsam still. Der Sicherheitsrat der UNO tagte, wenn überhaupt, hinter verschlossenen Türen. So auch heute. Aus New York, Tilman Rascher. Zu der befürchteten Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion über die Frage eines sofortigen Waffenstillstandes im Golfkrieg kam es bei dieser Sitzung hinter verschlossenen Türen nicht. Nach der erneuten Weigerung des irakischen Botschafters, alle 12 UN-Resolutionen zum Golfkonflikt zu akzeptieren, sind auch die Sowjets offensichtlich nicht mehr bereit, die irakische Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand zu unterstützen. Iraks Botschafter Al-Anbari hatte den Rückzug der Invasionstruppen aus Kuwait bereits heute Morgen formell im Rat angekündigt. Der Botschafter war jedoch nur bereit, die UN-Resolution 660 zu akzeptieren, die einen bedingungslosen und sofortigen Abzug der Irakis fordert. Die USA und ihre Alliierten verlangen dagegen, Bagdad müsse auch die anderen 11 UN-Resolutionen akzeptieren, die unter anderem Reparationen für Kriegsschäden vorsehen und die Annexion Kuwaits durch den Irak für null und nichtig erklären. Dieser Position haben sich inzwischen offensichtlich auch die Sowjets angeschlossen. Moskaus UN-Botschafter Juli Woronzow erklärte, ein Waffenstillstand sei zwar dringend geboten, gleichwohl sei es ebenso wichtig, dass Saddam Hussein alle 12 Resolutionen anerkenne. Nach Angaben des sowjetischen Diplomaten wird diese Position von allen 5 ständigen Sicherheitsratsmitgliedern vertreten. Kuba, Jemen und Indien, die gegenwärtig als nichtständige Mitglieder im Sicherheitsrat sitzen, unterstützen unterdessen die irakische Position und fordern einen Waffenstillstand. Eine entsprechende kubanische Resolution, die bislang allerdings nicht offiziell im Rat eingebracht worden ist, hätte angesichts des so gut wie sicheren US-Vetos wenig Aussicht auf Erfolg. Wann der Sicherheitsrat wieder zusammentreten wird, ist zur Stunde noch ungewiss. Zunächst einmal wird jetzt der Präsident des Sicherheitsrates die Irakis darüber informieren, dass es keine Aussicht auf einen Waffenstillstand gibt, solange Bagdad nicht alle 12 Resolutionen akzeptiert. Tilman Rascher aus New York. Nun noch einmal nach Washington, in die Befehlszentrale der Anti-Saddam-Koalition. Dort hatte der amerikanische Präsident George Bush die Rede von Saddam Hussein von heute früh recht bündig beantwortet. Aus Washington, Joachim Lenz. Washington lehnt eine Feuereinstellung nach den Bedingungen und Vorstellungen Saddam Husseins ab. The coalition will therefore continue to prosecute the war with undiminished intensity. As we announced last night, we will not attack unarmed soldiers in retreat. Deshalb wird die Golfallianz den Krieg mit unverminderter Intensität fortsetzen, aber wir werden, wie angekündigt, unbewaffnet abziehende Soldaten nicht attackieren. Aber wenn sie als Kampfeinheiten abrücken, müssen wir sie unter Feuer nehmen, fügte Bush hinzu. Der Krieg geht weiter. Der amerikanische Präsident wies die Rückzugserklärung Saddam Husseins brüsk zurück. Saddam's most recent speech is an outrage. He is not